Deutschlandfunk. Corso. Seit über 2 Jahrzehnten ein Riesenerfolg, das japanische Ghost in the Shell-Universum mit Mangas, TV-Serien und animierten Kinofilmen. Stets im Zentrum dabei die Frage, wie mächtig sind die Maschinen und was sind Maschinen? Sind wir nicht auch Maschine, nur eben Bio? Heute läuft völlig unanimiert die Hollywood-Verfilmung von Ghost in the Shell an. Die Welt in der Zukunft. Die Identität oder auch der Geist des Menschen, Ghost, befindet sich in einer Biokapsel, der sogenannten Shell. Aber was ist dann noch der Mensch? Was bist du? Das ist grundsätzlich das Problem. Es hat immer Geister in der Maschine gegeben. Wenn es auftaucht im Film, dieses Mischwesen aus Mensch und Maschine. Er war kein Mensch. Oder doch? Sofort ist sie da, die tief sitzende Angst, unsere Angst und die Ahnung, dass sie etwas mächtiger sein werden könnte als ich, als wir. Sie haben mich erschaffen. Aber sie können mich nicht kontrollieren. Sagt die Cyborg-Frau in Ghost in the Shell. Der Polizist im Film I, Robert, hasst die Roboter, die seine Welt bevölkern. Selbsthass, weil er selbst fast ein Cyborg ist. Noch nicht vollständig künstlich wie Scarlett Johansons Figur in Ghost in the Shell. Aber eine Körperhälfte ist nach einem Unfall mit maschinellen Ersatzteilen rekonstruiert worden. Ich wusste nicht, dass ein Objekt... ein Mensch so weitgehend repariert wurde. Von den Robotern in I, Robert, den Cyborgs in der Serie Westworld oder jetzt in Ghost in the Shell. Durch all diese Erzählungen meandert die Furcht, dass die Mensch-Maschinen-Mischwesen, wie wir sie selbst geschaffen haben, dass sie eines Tages... dass sie die Macht übernehmen. Vorsicht, also. Ihr werdet euch nicht bewegen. Befehl bestätigen. Befehl bestätigt. Der Cyborg, menschenähnlicher Menschenersatz, er nimmt uns die Arbeit ab. Und das klingt zunächst verführerisch. Cyborgs... vereinen die Ausdauer einer Maschine mit der Anmut und Schönheit des menschlichen Körpers. Und machen ihr Leben sicherer und besser. Wer ich bin? Ich weiß nicht, was Sie sind. Sie sehen aus wie ich. Aber keiner von Ihnen ist wie ich. Ist das der Mensch? Die Angst, dass wir uns von der Maschine schon lange haben vereinnahmen lassen, dass die kleinen Roboter, die Maschinen im Alltag, unsere Selbstbestimmung zu unterwandern beginnen und unsere Identität infrage stellen. Ein Blick auf die Haut und wir denken, dass wir genau wissen, was darunter liegt. Wo ist dann noch die Grenze? Und wo stehen wir, wenn es wie in Ridley Scotts Blade Runner nur noch mit komplizierten Tests möglich ist, überhaupt den Unterschied zwischen den Menschen und den Maschinenwesen der Identität klar auszumachen? Wo ist dann noch die Grenze? Im Star Trek-Film Der erste Kontakt gehören die Mischwesen... ja, ich weiß. Die Borg. ...zur gefürchteten Spezies in der Galaxis, weil sie andere Wesen, wie eben den Menschen, in sich einzusaugen versuchen. Auch das ist eine dieser Albtraumfantasien aus der Science-Fiction. Als Kehrseite des Omnipotenzwahns des Menschen, den der junge IT-Experte im Film Ex Machina auf den Punkt bringt. Eine Maschine zu konstruieren, die ein Bewusstsein hat, ist nicht die Geschichte der Menschheit. Es ist die Geschichte von Göttern. Gott sein. Homo Deus. Zur Allmachtsfantasie gehört im dystopischen Science-Fiction-Film aber eben dies dazu wie das Amen in der Kirche. Die Geschöpfe pflegen der Macht, ihre menschlichen Schöpfer zu entgleiten. Hast du einen Namen? Ja, Ava. Schon dieser Ton der Maschinenfrau Ava, verführerisch trotz Maschinen-Carbon-Körper, lässt eine Drohung anklingen. Hast du jemanden, der mit dir Tests durchführt und dich vielleicht abschaltet? Nein, habe ich nicht. Warum ich? Der Schöpfer der KI, der künstlichen Intelligenz in Ex Machina, meint nur: Irgendwann sehen uns die KIs rückblickend genauso, wie wir irgendwelche fossilen Skelette in der Wüste von Afrika sehen. Das ist die Angst des Menschen. Seit Julien Offray de la Mettrie 1748 in seinem Werk Der Mensch als Maschine, 300 Jahre vor unseren Molekular- und Genomforschern, euphorisch über unsere Maschinenhaftigkeit philosophierte. Es hat immer Geister in der Maschine gegeben. Die Cyborgs sind aber auch unsere Spiegel. Wenn Scarlett Johansson im Film Ghost in the Shell als Mensch-Maschine-Hybrid in die Welt schaut, alle um mich herum fühlen sich verbunden mit etwas, das ich nicht bin. Über wessen Einsamkeit spricht hier dieser Cyborg mit dem künstlichen Körper und dem Geist, der Seele, in einer künstlichen Biokapsel? Hartwig Stegler über das Mensch-Maschine-Verhältnis im Science-Fiction-Film Ghost in the Shell ab morgen in den Kinos.